Drei Sterne sah ich scheinen, drei Sterne schienen Licht und waren doch die Sterne der Heimat nicht. Drei Rosen sah ich stehen in schimmernd blauer Luft, ihr Rosen in der Heimat, es war nicht euer Duft, es war nicht. Drei Palmen stehen am Meere, die Fremde ist so leer. Drei Küsse geb ich dem Winde, der trägt sie wohl übers Meer. Steht in einem Garten ein grüner Lindenbaum. Ich küsse